Wann hast du sie zuletzt gesehen? Oh, vor Monaten. Da haben wir zusammen zu Mittag gegessen. Ich kann dir das genaue Datum sagen. Ich hab's in meinem Kalender. Dann sag mir das genaue Datum. Ja, Oktober, Oktober, Oktober. Hier, Freitag, den 23. Julia, Mittagessen in Bradley. Ist dir irgendetwas aufgefallen an ihr bei der Gelegenheit? Nein. Bist du nachmittags wieder im Büro gewesen? Oh Gott, nochmal. Warst du? Natürlich, ich hatte noch 3 andere Termine. Da, sie selbst. Hat sie erwähnt, was sie vorhatte nach diesem Mittagessen? Nein. Johnny, was zum Teufel soll das alles? Kannst du nicht endlich mit deiner Geheimnistuerei aufhören? Ein junges Mädchen namens Sandra Bailey hat sich heute Nacht in Julias Wohnung das Leben genommen. Das glaube ich dir nicht. Es ist wahr. Also mach dich auf Zorris gefasst, Herzbube. Auf bösesten Zorris. Und ich weiß, was ich sage. Ich überließ ihn seinen Gespenstern von heute, gestern und morgen. Nahm einen Bus und fuhr zu Julias Mutter. Du siehst so müde aus, Johnny. Bin ich ja. Hast du denn gegessen? Du weißt doch, ich esse nie. Komm, ich mach dir schnell was. Nein, nein, lass nur. Die Polizei wird dich besuchen, Helen. Ein Inspektor Wardlow. Er scheint zu glauben, dass Julia in eine ziemlich hässliche Sache verwickelt war. Ach, das ist doch lächerlich. Nicht von seinem Standpunkt aus. Aber du hast ihm nichts gesagt, nicht wahr, Tony? Du kennst mich doch. Aber wenn ich 2 Uhren habe, sage ich einem Polizisten nicht die Zeit. Ich sage ihm auch nichts. Gäbe es denn etwas zu sagen? Gäbe es etwas, was du nicht einmal mir erzählst, Helen? Telefon. Hallo? Ja? Ja? Wer spricht? Einen Moment bitte. Ist für dich, Johnny? Ich komme. Wer ist es denn? Inspektor Wardlow. Ja, Inspektor? Ja? Ja? Ja, natürlich. Ja, ich mache mich gleich auf den Weg. Ist etwas, Johnny? Ich muss zu ihm aufs Revier. Hat er gesagt, was er will? Johnny? Ja? Ja. Was will er, Johnny? Ich soll eine Leiche identifizieren. Die Leichenkammer war, wie alle Leichenkammern, die Ablage für die Toten. Wardlow ging mit raschen Schritten voran. Dann zeigte er mir, was zu zeigen der Zweck der Übung war. Kennen Sie ihn? Ja. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Heute Nachmittag. Ein Mann, der ihn sprechen wollte und sich Mr. Nemesis nannte. Das waren Sie? Sie wissen ja schon wieder alles, Inspektor. Doppelt genäht hält besser. Den hat jemand ganz schön eingebeult. Kann man sagen. Wo ist das passiert? In seinem Büro. 2 Männer mit Strumpfmasken über dem Gesicht. Exit Tom Armstrong. Hier geht etwas vor, wovon ich nichts weiß und dringend wissen sollte. Die berühmte dunkle Ziffer. Die dunkle Ziffer. Sie machen mir langsam Kopfschmerzen, Maxon. Können wir einen Club gründen? Seit wann kannten Sie Tom Armstrong? Seit 20 Jahren. Wie war Ihre Beziehung? Wunderbar klar und einfach. Wir konnten uns nicht riechen. Warum? Das Übliche. Eine Frau? Ja. Ihre? Ja. Sie sind mal wieder sehr karg. Als ich schrieb vor einigen Millionen Jahren, rühmte man mir auch meinen kargen Stil nach. Ich fühle mich mehr bei den ausführlicheren Autoren zu Hause. Als dann? Als ich vor 20 Jahren nach Glasgow kam, waren Julia und Tom Armstrong ein Paar. Sie waren sogar tatsächlich verlobt. Aber als Sie die Szene betraten, ging die Verlobung auseinander. Glauben Sie mir, auch ohne Julia wäre er mein Freund nicht gewesen. Er verkörperte so ziemlich alles, was mir widerlich ist. Und zwar? Er war eine Null. Er hat nie in seinem Leben zu irgendetwas etwas beigetragen. Das Geschäft hatte sein Vater aufgebaut. Es lief von selbst. Er war ein monströser, stinkreicher Langweiler. Natürlich auch in den sogenannten kulturellen Kreisen zu finden war. Er kaufte sich seine Ansichten jede Woche frisch aus den besseren Zeitschriften. Zum Schluss muss er gedacht haben, er könne sich alles kaufen. Jemand anderer kaufte auch. Verzeihung? Jemand kaufte zwei schwere Männer, um ihn verprügeln zu lassen. Und die prügelten ihn zu Tod. Nicht schuldig. Aber Sie wissen etwas darüber. Und es ist Ihre verdammte Pflicht, es mir zu sagen. Daumenschrauben, Inspektor. Warum hat sich das Mädchen in der Wohnung Ihrer Frau umgebracht, Maxson? Das haben Sie mich schon einmal gefragt. Und ich werde Sie wieder fragen. Blieb Ihre Frau mit Tom Armstrong befreundet? Oh, sehr. Das ließ sich Julia angelegen sein. Sie hat nie einen ihrer Freunde losgelassen. Halten Sie es für möglich, dass Tom Armstrong und Sandra Bailey etwas zusammen hatten? Jedenfalls sind sie zusammen tot. Ein Mord? Ein Selbstmord? Wenn man präzise sein will, ja. Noch kein Wort gehört von Ihrer Frau? Nein. Du scheinst sie aber nicht übermäßig zu bekümmern. Aus zwei Gründen, Inspektor. Erstens, was mit Julia zusammenhängt, bekümmert mich schon lange nicht mehr. Zweitens, für ein paar Wochen spurlos zu verschwinden, war schon immer eine von Julias Spezialitäten. Glauben Sie nicht, es ist an der Zeit, Maxson, dass Ihnen ein paar gelernte Kräfte bei der Suche helfen? Wie Sie meinen. Aber ich sehe eigentlich nicht, warum. Aus zwei Gründen. Erstens, Sie waren nicht allzu erfolgreich bisher, oder? Und zweitens möchte ich mich überzeugen, dass Ihre Frau nicht in einen Mordfall verwickelt ist. Ich verließ den stillen, den gefährlichen, den von seiner dunklen Ziffer besessenen Mann. Der Gedanke, jetzt in die große Wohnung zurückzukehren und zu den Echos aus einer Zeit vor 5, 6, 7 Jahren, war unerträglich. Aber es gibt ja immer Frauen, an die man denkt, und eine, von der man manchmal meint, man hätte sie heiraten sollen. Und sie wäre gewesen, hätte sein können, was, wenn nicht. Besagtes Mädchen gehörte zu dieser Kategorie. Nur besaß bei ihr zu Hause der Vater das Telefonmonopol. Er war irgendetwas in der Finanzwelt. Dieses Irgendetwas hat noch niemand je klar definiert. Wahrscheinlich hatte er völlig recht, die eingehenden Anrufe zu zensieren, denn seine Tochter war schließlich erst 28. Und Leute, die sie anriefen, waren womöglich Leute wie ich. John Havergill. Hier ist Johnny Maxson.